Aus Anlass des 23. Todestages von Genossen Kim Il-sung brachten die kambodschanischen Massenmedien Sonderbeiträge. Die Zeitung Nakhon Daily veröffentlichte mit einem Sonnenporträt von Präsidenten Kim Il-sung einen Sonderbeitrag. Der staatliche Rundfunk würdigte ihn als einen genialen Denker und Theoretiker, den in der Geschichte beispiellosen herausragenden Staatsführer und die Inkarnation der Menschenliebe mit edler Tugend hoch. Die Radiosender Apsara und FM 90.5 meldeten, dass er ein gütiger Vater für alle Menschen ist, der in ihren Herzen ewig fortlebt.